Schritt A, Übung 12. A. Beruhigen Sie sich doch. Das kann doch jedem mal passieren. Jetzt erzählen Sie erst mal, was passiert ist. Sie müssen einfach etwas Geduld haben. Wir werden schon eine Lösung finden.